Yeah. Echte Berliner, mit 16 ein Dealer. Vorbestraft vor der ersten Porsche-Fahrt. Video per Smartphone-Kamera. Schwarzkopf-Araber, Ghetto-Livestream. Real recognize real. Kein Kompliment, wir ficken dich wie One-Night-Stands. Refugees, Wyclef, verticken Haze, Isaac. Ecken an wie Minecraft, ambulanter Rettungsdienst. Berlin ist unser Battlefield. Teflon, Feuerfest, Fahrstuhl, vollgetaggt. Hausverbot vom Straßensmog, unsere Augen rot. Sonderkommission, Jobs auf Provision. TV-Satellitenschüssel aus dem Wagen fliegen Schüsse. Trag Gesichtsmaske, unterm Shirt ne Stichwaffe. So steht es in der Gerichtsakte. Yeah, Wertpapiere in der Schweiz und die Konten sind in Liechtenstein. Was soll ein Deutschrap ein Business sein? Yeah, wer sind die Kings? Wer hat die Krone auf? Geht zweimal Platin und hat paar Millionen verkauft. Echte Berliner. Echte Berliner. Wer steigt in den Benz mit Ballermann in Hand? Fährt paar hundert Kilometer zu dem Baba deiner Stadt. Wer? Echte Berliner. Echte Berliner. Mich im Benz kutschieren oder im SQ7. Sitzen Stretch-Limousinen und SUVs drin. Akababa ist halt bar, meinem Benzer. Batz auf den Tisch, 70k für den Händler. Nach der Tat schnell das Bargeld versteckt. Wir warten, bis Gras drüber wächst, das ist Straßengesetz. Dreckstaat, Status verdeckt. Wir jagen im Jaguar XF, schon seit Jahren im Geschäft. Ha, die Taten sind echt, jetzt werden wieder Strafen verhärfen, verhängt. Lass alle wissen, was ich vorhab. Ich fick den Baba deiner Ortschaft im Panamera Vorfahren. In Hose vom Boss, die Rolex Master GMT. Sie setzen Trends und sie hoffen, dass wir mit ihnen ziehen. Wir sind Berliner und sie hassen uns für diesen Stil. Doch tut mir leid, diese Eier passen nicht in Skinny Jeans. Wer sind die Kings? Wer hat die Krone auf? Geht zweimal Platin und hat paar Millionen verkauft. Echte Berliner. Echte Berliner. Wer steigt in den Benz mit Ballermann in Hand? Fährt paar hundert Kilometer zu dem Baba deiner Stadt. Wer? Echte Berliner. Echte Berliner. Echte Berliner.